Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der anarcho-kommunistischen Organisation Die Plattform. Wir möchten euch heute unseren Grundsatz der grenzenlosen Solidarität vorstellen, indem wir das Prinzip und die von uns verwendeten Begriffe einmal näher erklären. Viel Spaß beim Zuhören. Der Anarchismus bzw. anarchistische Kommunismus ist eine weltweite und auf grenzenloser Solidarität basierende Bewegung. Fußnote 1. Den Begriff Internationalismus gebrauchen wir hier bewusst nicht. Unsere Kritik richtet sich hier nicht gegen die Bedeutung, praktische Solidarität zwischen Menschen in unterschiedlichen Regionen der Welt auszuüben, sondern dass der Internationalismusbegriff die Bedeutung zwischen den Nationen in sich trägt und damit ein Verständnis transportiert, das den Nationalstaat und Nationalität nicht grundsätzlich in Frage stellt, sondern aufrechterhält. Damit wird allgemein das soziale Konstrukt Nation und im Speziellen die Spaltung der lohnabhängigen Klasse in Nationen fortgeführt. Und es erwächst kein zukunftsweisendes Konzept von Solidarität. Solange wir jedoch in Nationalstaaten leben müssen, müssen wir die Existenz von Nationen als sozial konstruierte Realitäten anerkennen und handeln deshalb in der Praxis internationalistisch wie antinationalistisch gleichermaßen. Dieser Grundsatz gilt seit seiner Entstehung ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation von 1864 sowie die antiautoritäre Internationale 1872 stellen bedeutende Versuche dar, die damalige sozialistische und anarchistische Arbeiterinnenbewegung über Nationalstaatsgrenzen hinweg zu organisieren. Im Laufe der Geschichte kamen bis heute viele weitere hinzu. Denn kapitalistische Ausbeutung, rassistische und patriarchale Unterdrückung sind, wie weitere Herrschaftsformen, weltweit strukturell verankert. Eine kraftvolle Antwort darauf besteht in der grenzenlosen Solidarität der Ausgebeuteten und Unterdrückten weltweit. Der Kapitalismus besteht weltweit und somit auch die lohnabhängige Klasse. Die herrschende Klasse, bestehend aus Regierenden und Eigentümerinnen an Produktionsmitteln und Grundstücken, sind in grundlegenden Fragen der Besitz- und Herrschaftssicherung einig und betreiben globalen Klassenkampf von oben. Fußnote 2. Indem das kapitalistische System die lohnabhängigen Menschen untereinander in Konkurrenz setzt und die herrschende Klasse die Ausbeutung und Niederhaltung der lohnabhängigen Klasse organisiert fördert, sowie Spaltungslinien anhand von Geschlecht oder zugeschriebener Herkunft aufbaut. Deshalb ist es notwendig, die sozialen Kämpfe über nationale und kontinentale Grenzen hinweg zu führen und zu koordinieren. Anknüpfen kann die Klasse der Lohnabhängigen am weltweit verbreiteten Interesse von Lohnabhängigen und Ausgebeuteten, ihre Ausbeutung zu überwinden. Beispielsweise müssen aufgrund der weltweiten Produktionsketten und globalen Standortverlagerungen Streiks über Staatsgrenzen hinweg geführt werden, um erfolgreich sein zu können. Fußnote 3. Auch wenn durch Staat und Kapital unterschiedliche Interessen konstituiert werden und die Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den unterschiedlichen Regionen der Welt sich zum Teil unterscheiden. Wir leben in imperialistischen Staaten, welche zusammen mit den weltweit agierenden Konzernen anderer Staaten, deren Ressourcen und lohnabhängigen Einwohnerinnen wirtschaftlich ausbeuten und militärisch beherrschen. Dies geschieht unter anderem mittels Schuldenabhängigkeiten, wirtschaftlichem Niederkonkurrieren und zerstörerischer Handelspolitik sowie durch Krieg und andere militärische Interventionen. Fußnote 4. Imperialismus meint das Bestreben einer Großmacht, ihren Herrschaftsbereich auszudehnen oder zumindest die Kontrolle über andere Gebiete zu erlangen. Dies kann auf politischer und kultureller Ebene sein, vor allem aber in ökonomischer Hinsicht. Um die Kontrolle über ein Land zu bekommen, muss es jedoch nicht zwangsläufig militärisch besetzt werden. Oftmals geschieht dies durch die wirtschaftliche Abhängigkeit und durch die Platzierung eigener Unternehmen. Zitat aus De Negro, anarchistisches Wörterbuch. In der Zusammenarbeit mit Gruppen aus anderen Regionen gilt es, unsere besondere Position als in Deutschland Lebende zu berücksichtigen. Hierzu gehört einerseits, im sogenannten globalen Norden zu leben, dessen Reichtum sowohl historisch als auch aktuell auf Kolonialisierung und Ausbeutung beruht. Und andererseits kommt Deutschland ebenso in der Europäischen Union eine profitierende und herrschende Rolle zu. Sicherlich besitzt die lohnabhängige Klasse nur einen geringen Teil vom dadurch erarbeiteten Reichtum, weil er zum größten Teil von einigen wenigen angeeignet wird. Jedoch müssen wir uns bewusst sein, dass Teile der Arbeitenden ihre individuellen Interessen mit den nationalen Interessen identifizieren. Das Interesse im Klassenkampf der lohnabhängigen Klasse in Deutschland ist zwangsläufig mit dem Schicksal der internationalen Klasse der Lohnabhängigen verbunden. Aus diesem Grund ist die Vergesellschaftung der Produktionsmittel von Seiten der Lohnabhängigen in Deutschland immer auch mit einem Kampf gegen Deutschland als Wirtschaftsstandort an sich verbunden. Gerade weil dieser auch imperialistischen Bestrebungen auf der ganzen Welt nachgeht, bedeutet dies, auch gegen die Interessen des Standorts an sich zu agieren und diesen bei der Sicherung oder Wahrung seiner Interessen zu stören oder diese zu verhindern. Zugleich arbeiten jedoch viele Lohnabhängige in Deutschland in exportorientierten Branchen und Betrieben. Das bedeutet, dass sie kurzfristig und indirekt von den Exporten abhängig sind. Die dadurch entstehenden Bedenken und Ängste, an einem Arbeitskampf teilzunehmen, gilt es ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Jedoch dürfen wir uns nicht anbiedern, sondern müssen stets die Befreiung der Menschen als Perspektive beibehalten. Dafür ist es notwendig, internationale Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Unsere Antwort auf diese Verhältnisse ist eine doppelte. Zum einen der Kampf bei uns vor Ort gegen die kapitalistischen Logiken sowie die Herrschaft von Staat und Kapital. Und zum anderen weltweiter Kampf, in dem wir zusammen mit klassenkämpferischen, progressiven Bewegungen aus anderen Regionen der Welt kämpfen und mit ihnen solidarisch sind. Der Staat ist dabei kein Verbündeter, da seine Existenzgrundlage und internationale Durchsetzungsfähigkeit an die erfolgreiche Kapitalakkumulation geknüpft ist. Er kann zwar politische Maßnahmen treffen, welche den Interessen des Kapitals bzw. einzelner Kapitalfraktionen zuwiderlaufen. Allerdings dürfen derartige Maßnahmen die Akkumulation als Ganzes nicht gefährden, da der Staat sich sonst langfristig seiner eigenen Existenzgrundlage berauben würde. Weltweite Solidarität zwischen der lohnabhängigen Klasse kann nur erfolgreich sein, wenn die Staaten als Miterzeugerinnen von nationalen Rivalitäten aufgelöst werden. Als Revolutionäre und antinationale Anarcha-Kommunistinnen solidarisieren wir uns nicht mit sogenannten antiimperialistischen Staaten, deren lokalen herrschenden Eliten und politische Parteien der nationalen Befreiung. Stattdessen solidarisieren wir uns mit den klassenkämpferischen, progressiven Bewegungen der lohnabhängigen Klasse. Fußnote 5: Nationale Befreiungsbewegungen haben oftmals nur begrenzte Ziele. Die Eroberung der politischen Staatsmacht und die Verwaltung der Menschen durch eine neue, regionalere Regierung. Dabei beziehen nationale Befreiungsbewegungen in ihren Kampf häufig alle gesellschaftlich mächtigen oder einflussreichen AkteurInnen mit ein, also auch die herrschende Klasse. Damit werden innerhalb dieser Bewegungen Klassenunterschiede verschleiert. Außerdem wird durch den Fokus auf nationale Interessen Nationalismus und Rassismus transportiert, sowie deren VerfechterInnen gestärkt. So aufgestellte nationale Befreiungsbewegungen bringen für die lohnabhängige Klasse keine Freiheiten. Stattdessen wird grenzenloser Klassenkampf durch die Priorisierung auf nationale Befreiung und Stärkung des Nationalismus an den Rand gedrängt. Sollten nationale Befreiungsbewegungen innerhalb der lohnabhängigen Klasse starken Zulauf finden, muss es Aufgabe der AnarchistInnen sein, innerhalb dieser Bewegungen die nationalistischen und rassistischen Positionen an den Rand zu drängen und ein klassenkämpferisches, anarchistisches Programm auf breiter Basis zu verankern. Die Bestrebungen, eine weltweit revolutionäre und grenzenlos solidarische Bewegung aufzubauen, werden beständig durch Staat und Kapital angegriffen. Patriarchale und rassistische Unterdrückungs- und Herrschaftsformen und die Kategorisierung und Diskriminierung von Menschen nach sexistischen, rassistischen, antisemitischen und weiteren Mustern werden genutzt, um emanzipatorische Kämpfe im Keim zu ersticken. Dies passiert zum einen durch die Reproduktion durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in welchen diese Herrschafts- und Unterdrückungsformen wesentliche Selektionskriterien darstellen, und zum anderen durch die bewusste Benutzung dieser durch reaktionäre Kräfte, um Menschen zu diskriminieren und zu unterdrücken. Die Einheit der lohnabhängigen Klasse weltweit bedeutet deshalb auch Kampf gegen institutionalisierte Diskriminierung und Unterdrückung auf Grundlage von Geschlecht, zugeschriebener Herkunft und Nationalität. Zitat: Jeder Nationalismus ist seinem Wesen nach reaktionär, da er bestrebt ist, den einzelnen Teilen der großen Menschenfamilie einen bestimmten Charakter nach einem vorgefassten Glauben aufzuzwingen. Rudolf Rocker, Nationalismus und Kultur. Die soziale Revolution in nur einem Land kann nicht dauerhaft erfolgreich sein. Und eine auf einen Staat begrenzte Revolution ist auch nicht unser Ziel. Fußnote 6. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass soziale Revolutionen, die auf einzelne Regionen bzw. Nationalstaaten begrenzt waren, zum Beispiel die Kommune Xinmin in der Mandschurei 1929 und 30 oder Teile Spaniens 1936 und 37, sich nicht längerfristig halten konnten. Grund dafür waren massive militärische Repressionen durch Militärs des In- und Auslands. Hinzu kamen in bestimmten Bereichen wirtschaftliche Abhängigkeiten, Rohstoffe, Produkte, Produktionsmittel, welche sich negativ auf den Verlauf der sozialrevolutionären Phase ausgewirkt haben. Eine vereinte weltweite revolutionäre Bewegung der lohnabhängigen Klasse ist unser Ziel zur Überwindung von Kapitalismus und Herrschaft. Weltweite Solidarität ist die schärfste Waffe der lohnabhängigen Klasse. Wir wollen weltweite Beziehungen zu anderen klassenkämpferischen Bewegungen und Organisationen der lohnabhängigen Klasse aufbauen und grenzenlose Solidarität verwirklichen, um diesem Ziel näher zu kommen. Das war's mit unserem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr euch näher für unsere Organisation interessieren oder euch lokal engagieren wollen, schaut vorbei auf unserer Homepage www.dieplattform.org. Dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse und die Links zu unseren Social-Media-Kanälen.